Füßen stehen. Oberkante, Unterlippe, morgens um 9:30. Er kann sie kaum noch senkrecht halten und glotzt mich verschwommen an. Ich merk schon in der Sekunde davor, gleich fängt er zu labern an. Derbenwolke, Alki, Axel, Schweiß. Er labert viel und labert laut, voll den wirren Scheiß. Ich wechsel die Kohle, zieh meine Fluppen und sauf auf weg mein Bier. Bezahl mein Deckel und bin endlich wieder draußen vor der Tür. So geht es jede Stunde irgendwo in jeder Stadt. Denn dürfte nicht zu sagen, so viel gestoppen hat. Bin die Szenen gleichen sich. Es ist immer einer da, der will zum Zulabern zu. Er findet meistens mich. Und sie motzen über den Scheißstaat, über die Weiber und das Türkenpack. Und geh mir schon nach 2 Sekunden tierisch auf den Sack. So geht es jede Stunde irgendwo in jeder Stadt. Denn dürfte nicht zu sagen, so viel gestoppen hat. Am selben Tag und ich hab's selbst geschafft. Ich halte mich fest an meinem Bier mit allerletzter Kraft. Der Typ, mit dem ich mich unterhalte, schreit: Jetzt halt doch mal die Schnauze hier. Und dann wird's dunkel, ich komm wieder zu mir. Draußen vor